Protektor hat im Kriege gegen die eigene Hand. Im letzten Zuge nun final den Weg geändert zum Vandal. Voller Hass und Arroganz läutet sie den Totentanz. Unsere politischen Vertreter, die Vasall und schreit dich Täter. Zum Schlenzel verkaufen sie ihr eigenes Volk. In fremder Weisung dann euch stark. Hört sie euch bis in das Mark. Volle Kraft voraus in den großen deutschen Holocaust. Ihr Festbankett auf unser Thron. Deutschlands ausgemachter Tod. Mein Name ist Vaterland. Erd euch von eigener Hand. Sie sind ein größter Fluch, sie weben schon ein Leichentuch. In schändlichster Ketzermanier, charakterlos aus dieser Gier. Gehorsam ihrer Sünderpflichten, alles Gute zu vernichten. Ihr Werkzeug, das Verbot, Entwurzelung bis zum Volkstod. Mit ihrer Macht der Politik erklären sie Deutschland den Krieg. Mein Name ist Vaterland, erd euch von eigener Hand. Sie sind ein größter Fluch, sie weben schon ein Leichentuch. So treibt uns diese Bande zu Deutschlands größter Schande. Im Narren fad und geisteskrank, ohne Umweg auf die Schlachtbank.